Oswald. Ihr wisst ja, irgendwann ist Schluss. Weil mal, wenn's auch schön ist, für alles ein Ende sein muss. Leute, wir danken. Ich liebe vor allem die Kunst. Wir haben total verschossen, was drin war heute in uns. Musik ist wie ein Treff zwischen Zweien. Da geht's rund, so wie sie's gehört. Und geht's rund, stürzt auch manchmal ein Vorurteil ein. Und ganz von selbst stellt sich raus, dass es stört. Da geht zu Bruch, was sich hält, solang keiner dran rührt. Doch vor dem Glück gab's noch nie ein Tabu. Und wer den Tag und die Welt zur Erkenntnis verführt, ist jederzeit mit der Zukunft verdu. Natürlich dabei.